geschliffenes Schwert. Jeder weitere Song ist eine Bitte nach mehr. 90 BPM stichen ins Herz. TOS, du Yo, als Drumstick fungiert ein geschliffenes Schwert. Jeder weitere Song ist eine Bitte nach mehr. 90 BPM stichen ins Herz. Die Zeit wartet nicht, es ist besser, wenn du rennst. Es auf mit deinem Synthi-Tool im Gewässer der Trends. Lass es übertönt sein vom Gelächter der Fans oder den Menschen, die du als solche bezeichnest. Taktgefüge sind am Schema F gelehnt. Im Ikea-Geist ist kein Platz für Kreativität. Also, lass uns nicht über deinen Kunstscheiß sprechen, sondern verstiefelt tritt dein Steiß brechen und mir so einen Snare-Sound erschaffen, um mir einen Beat zu machen, über den ich dich zerlege, ja. Schicke deine Homes ins Gehege. Stachelgrad schmückt den Stierkopf, mit dem ich fege. Yo, feg den Müll zusammen, stell seine Überflüssigkeit fest und zünd ihn an. Mit einem Fünkchen Verstand und bring den Schmuck aus der Asche ins Pfandhaus. Du willst Beef, der Schinken auf meinem Sandwich besteht aus deinem Fleisch, doch dein Wackness ist unendlich und wird somit neue Körper besetzen, die ich ausfindig mache und dann verbrenne wie Hexen. Yo, Besinnung auf alte Werte, krepiere am Wurf von der Klippe oder sterbe durch dich durchstoßende Schwere des Gesetzes, krepiere fast wie ich durch die Leere deiner Texte. Ziemlich qualvoll, ich find dich grad ziemlich erträglich, doch ich hab grad auch ziemlich den Arsch voll. TUF, schwankender Ritter der Erkenntnis, dass deine Existenz bloß auf das, was du twitterst, beschränkt ist. Nutz das Potenzial, such deine Eier, dann lass dich vom Bus überfahren. Ab so Exotika, der Sound ist rustikal und reduziert konstant die Rap-Pussy-Zahl. Yo, als Drumstick fungiert ein geschliffenes Schwert. Jeder weitere Song ist eine Bitte nach mehr. 90 BPM stichen ins Herz. TUF, du. Yo, als Drumstick fungiert ein geschliffenes Schwert. Jeder weitere Song ist eine Bitte nach mehr. 90 BPM stichen ins Herz. Edgar Wasser, du Sissi. So, das war Retro-Gott-Kopie Nummer 1. Der nächste bitte. Du fühlst dich dazu berufen, mich zu korrigieren, doch du bist nur dazu prädestiniert, darüber zu diskutieren, ob Paris Hiltons Nase echt ist oder operiert. Ich ekel mich vor dir wie vor einem Polizeirevier. Die Welt ist keine Scheibe, sondern metrosexuell. Dein Gehirn ist wie ein voller Knast und hat zu wenig Zellen. Für mich ist das Glas nicht halb voll, sondern halb leer, für deinen Geschmack ist zu wenig Kohlensäure drin. Yeah. Du hast es begriffen, tu mir den Gefallen und presst dein Gesicht in ein Kissen, bis dir schwarz vor Augen wird. Ehrlich sein ist wie Rauchen, die meisten haben irgendwann mal damit aufgehört. Was modebewusst, du bist ein Spaß, Bitches mögen dich, du trägst Sonnenbrillen bei Nacht. Yeah, und das ist sehr behindert, dein Intellekt ist unauffindbar wie das Bernsteinzimmer. Tufu baut den Beat auf wie Trümmerfrauen, Städte, Edgar zu dem Weh zum Master, mein Parfüm als Sieger. Leute wie du haben keine klare Haltung, du bist personifiziertes Klatschen bei einer Flugzeuglandung. Coole Menschen kaufen Trainingshanteln, ich missachte deine Existenz wie Geisterfahrer Zebrastreifen. Blinde Vögel kennen keine Fensterscheiben, Edgar Wasser rappt und der Scheiß geht ab wie bei Leprakranken. Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. We just had a crash on the Festplatte.